Das waren die Eels mit einer Single aus dem Jahr 2003, Saturday Morning, und damit herzlich willkommen zum heutigen Soundcheck rund um die Band The Eels. Der Kopf der Gruppe, der Sänger und Songschreiber Mark Oliver Everett, auch einfach nur als E bekannt, wurde am 9. April 1963 in Virginia geboren und führte eine turbulente Jugend. Seine Teenagerjahre waren geprägt vom Drogen- und Alkoholkonsum bis hin zu Festnahmen durch die Polizei und dem Rauswurf aus der Schule. Sein Vater, der berühmte Quantenphysiker Dr. Hugh Everett, der Begründer der Theorie von Paralleluniversen, starb, als Mark Oliver Everett 19 war. Nachdem Everett Junior nach Los Angeles gezogen war und dort zwei Soloalben veröffentlicht hatte, lernte er 1993 den Schlagzeuger Jonathan Butch Norton kennen, mit dem er für die nächsten 10 Jahre aufs Engste verbunden war. 1995 stieß der Bassist Tommy Water dazu und zu dritt gründeten sie die Band The Eels. Aus ihrem 1996 erschienenen Debütalbum Beautiful Freak hören wir nun die beiden Songs, mit denen die Eels auf beiden Seiten des Atlantiks erste Erfolge feiern konnten. Novocaine for the Soul und zunächst Susan's House. Susan's house. kid as you, I want some crack. TV sets are spewing Baywatch through the windows into black. Here comes a girl with long brown hair who can't be more than 17. She sucks on a red popsicle while she pushes a baby girl in a pink carriage. And I'm thinking, that must be her sister. That must be her sister, right? They go into the 7-Eleven, and I keep walking. And I keep walking. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Die Eels mit ihrer Debütsingle Novocaine for the Soul aus dem Jahr 1996. Die allererste Veröffentlichung auf dem neu gegründeten Label DreamWorks von Steven Spielberg und David Jeffen. Der Name Eels resultiert aus einem Denkfehler heraus. In Everetts Schulklasse gab es mehrere Jungs, die wie er mit Vornamen Mark hießen, und so nannte man sich mit dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens. Seine beiden Soloplatten veröffentlichte er dann auch unter seinem Pseudonym E, was ihm das Privileg einbrachte, in jedem Plattenladen als erster im Fach mit dem Buchstaben E zu stehen. Damit die Alben der Eels direkt hinter seinen Soloplatten zu finden sind, dachte er, ein doppeltes E am Anfang des Bandnamens wäre die Lösung. Dabei vergaß er, dass das E ja erst der fünfte Buchstabe im Alphabet ist, und so drängten sich etwa die Eagles oder Echo and the Bunnymen zwischen seine Schallplatten. Fragen nach Einflüssen auf die Musik der Eels weist Mark Oliver Everett stets zurück, mit dem Hinweis, es seien einfach zu viele. In der Tat entzieht sich die Musik der Eels oftmals einer Zuordnung zu einer bestimmten Richtung, auch wenn oftmals von Independent oder Alternative Music die Rede ist, aber diese Begriffe helfen einem ja auch nicht weiter. Vielmehr zeichnet sich ihre Musik, zumindest die der Anfangsphase, durch Verspieltheit, der Liebe zur Melodie und dem sparsamen Gebrauch von Elektronik, Hip-Hop-Elementen oder Samples aus. Auf ihrer ersten Platte ist auch noch ein deutlicher Grunge-Einfluss zu hören. So auch in dem Song Not Ready Yet. Don't need you telling me how. Am 12. August 1996, am Vorabend der Veröffentlichung des ersten Albums, aus dem wir gerade den Song Not Ready Yet hörten, begann Everetts Schwester Selbstmord. Wenig später wurde bei seiner Mutter Krebs diagnostiziert und zudem verstarben einige seiner Freunde bei einem Autounfall. All diese Ereignisse verarbeitete er in dem nächsten Album der Eels, Electroshock Blues, das solch morbide Themen wie Beerdigungen, Krebserkrankungen, Selbstmord oder Krankenhausaufenthalte behandelt. Er selber betrachtete dieses Album als eine Art Selbsttherapie. Die Arbeiten an dem Album halfen mir, dem Leben wieder positive Aspekte abzugewinnen, sagt er rückblickend. Zwar handelt das ganze Album von Tod, Krankheiten und anderen Unbillen des Lebens, aber es strahlt dennoch Hoffnung und Optimismus aus. Dabei verfolgt er einen übergeordneten Plan. Ich habe eine Vorliebe für Gegensätze. Wenn das Lyrische die depressive Seite des Lebens erzählt, dann sollte die Musik umso optimistischer klingen. In der Vereinigung sah ich die Hauptaufgabe bei den Aufnahmen zu Electroshock Blues. So setzt er mal einen Dur-Akkord oder ein helles Glockenspiel in Passagen ein, die textlich eher niederschmetternd klingen. Daraus wird freilich keine fröhliche Musik, aber es schimmert zumindest ein wenig Hoffnung durch. Eine der Kernaussagen dieses Albums, die bei Fans auf der ganzen Welt dankend aufgenommen wurde, ist, dass es okay ist, traurig zu sein. Little food. I can hear you. I was, Hospital food! Want some hospital food? Hospital food! Delicious hospital food! In your tribute album to the world, you must never forget to sing the one about the cat who's always getting wet. He's always got a problem, he's a very bitter dude, and now he's complaining about his hospital food. Recht eigenwillige, mitunter schrullige Songs wie Hospital Food wechseln sich mit ruhigen Nummern auf diesem zweiten Eels-Album aus dem Jahr 1998 ab. Das Gegensätzliche, Widersprüchliche, das sich durch Musik und Text zieht, findet sich schon im Titel des Albums, Electroshock Blues. So sagt Everett, ein Elektroschock dient der Wiederbelebung. Er soll einen Menschen wieder ins Leben zurückbringen. Dieses Album ist eine Art Elektroschock-Therapie für mich gewesen und hat mich wieder ins Leben zurückgeholt. Der Blues hingegen drückt ein Gefühl der Trauer und Niedergeschlagenheit aus. Er ist Ausdruck eines Gefühls, das man hat, wenn einen mehrere Schicksalsschläge hintereinander treffen. Eigentlich passen diese beiden Dinge nicht zusammen. Diese Verbindung zwischen Trauer und der Einsicht, dass es weitergehen muss, ist in dem Song Last Stop This Town umgesetzt, der mit den Worten beginnt: Du bist tot, doch die Erde dreht sich weiter. Und der zudem auch noch tanzbar ist. I'm gonna fly on down and fly away on my way. tries to dodge the bullets, while a happy man takes a walk. '98, während der Tournee zu dieser Platte, erlag Mark Oliver Everetts Mutter ihrem Krebsleiden und so verlor er innerhalb weniger Jahre seine gesamte Familie. Auf der eben in Auszügen gehörten Platte Electroshock Blues ist als Gastmusikerin die Session- und Solokünstlerin Lisa Germano an der Violine zu hören. Von nun an gehört die Musikerin, die bereits für Musikerkollegen wie David Bowie, John Cougar Mellencamp oder die Simple Minds des Öfteren im Studio stand, zum Eels-Universum. Auf mehreren Tourneen gehörte sie fortan zur Stammbesetzung und spielte auch auf späteren Schallplattenaufnahmen der Eels diverse Instrumente. Auf ihrer vorletzten Soloplatte half ihr der Eels-Schlagzeuger Butch Norton aus, unter anderem bei dem Song Candy aus dem Jahr 2003. So I wrote it all in a letter, but I don't know if it came. The nurse, she likes my writing, so she keeps it just like me. so that it won't get away. I won't be denied this time, for I go out of my mind. Over matters, got my foot on the ladder, and I'm climbing up to the moon. Got a sky that looks like heaven. Got an earth that looks like shit. And it's getting hard to tell where what I am is and what they're making me begins. And I won't be denied this time, for I go. Ein wunderschöner Titel, Climbing Up to the Moon von den Eels, aufgenommen im Jahr 2000 mit dem sechsköpfigen sogenannten Eels Orchestra in Frankreich in Dijon. Über die ersten beiden Platten der Eels sagte der Kopf der Gruppe, Mark Oliver Everett, einst, war Beautiful Freak eine Grußkarte an die Welt, so war Electroshock Blues ein Anruf in der Mitte der Nacht, auf den die Welt nicht antwortete. Ihre dritte LP, Daisies of the Galaxy, sei jedoch ein Weckruf in einem Hotel, der einem mitteilt, das Frühstück sei fertig. Mitspieler bei diesem streckenweise fröhlichen Album waren der Beck-Produzent Michael Simpson von den Dust Brothers, der bereits seit der ersten LP auch als Produzent der Eels fungiert, Grant Lee Phillips und Peter Buck, der Gitarrist der Gruppe R.E.M. Das Album wurde fast komplett in Everetts Kellerstudio zu Hause aufgenommen und ist leichter verdaulich als das Vorgängerwerk, auch wenn immer wieder ein Hauch von Melancholie mitschwingt. Es sei ein großer Schritt in das Leben nach den Tragödien, sagt Everett, eine Art Gegenpol zu Elektroschock-Blues. Und so erhalten harmlose Lieder über Vögel, Gänseblümchen und Fliegenklatschen Einzug in das Repertoire der Eels. Hier ein Beispiel mit dem Titel Fly Swatter. Tough life for soared into the sunny sky. The load on the road brings a tear to the Indian's eye. The elephant won't forget what it's like inside his cage. The ringmaster's telecaster sings on an empty stage. Goddamn right, it's a beautiful day. Uh-huh, goddamn right, it's a beautiful day. Uh-huh. The girl with the curls and the sweet pink ribbon in her hair. She's crawling out a window 'cause her daddy, he just don't care. Goddamn right, it's a beautiful day. Uh-huh. Goddamn right, it's a beautiful day. Uh-huh. The clown with the frown driving down to the sidewalk fair. Finger on the trigger, let me tell you, gave us quite a scare. Goddamn right, it's a beautiful day. Uh-huh, goddamn right, it's a beautiful day. Mr. E's Beautiful Blues. Eigentlich war dieser Song gar nicht zur Veröffentlichung gedacht, doch die Plattenfirma bestand darauf und so erschien er als Single und wurde als Bonustrack noch auf das Album gepackt. Immerhin sprang noch ein Platz 15 in den britischen Singlecharts dabei heraus. Doch wie schon gesagt, schwingen bei diesem Album Daisies of the Galaxy auch ruhigere, melancholische Töne mit. In dem Song Genie's Diary wünscht sich der Sänger, wenigstens eine Seite im Tagebuch der Angebeteten zu sein. Eine Art Liebeslied, höchst selten im Repertoire dieser Band. Genie's Diary. How does her world spin without me in her nest? Could there really be such happiness? Oh, she's got a dark side too, even murderous. But I love that just like her. I don't have a chance at writing the book. I just wanna be a single page. Quite obsessed. Everything she does is curious. Oh, she's going to let me in. I just know it's all. Wer in Los Angeles wohnt, kommt unweigerlich mit Hollywood in Berührung. So auch die Eels, deren Songs inzwischen auf einigen Soundtracks zu finden sind. Unter anderem wurden Stücke von ihnen in den Filmen American Beauty, in Shrek 1, 2 und 3, Road Trip, Der Grinch und auch im deutschen Film Herr Lehmann verwendet. Außerdem komponierte Everett den gesamten Score für das Drama Levity. Der Regisseur Wim Wenders wurde auf die Eels in einem Plattenladen aufmerksam, als ihn das Plattencover ihrer ersten CD sehr faszinierte. Er kaufte sie und war begeistert. Bei der nächsten Gelegenheit besuchte er Mark Oliver Everett nach einem Konzert im Backstage-Bereich und bat ihn, einen Song für seinen nächsten Film The End of Violence zu schreiben. So landete die einzige Veröffentlichung der Eels aus dem Jahr 1997 auf dem Soundtrack zu diesem Film. 2001 revanchierte sich Wim Wenders übrigens, als er Regie beim Videoclip zu ihrem Song Souljacker führte. Hören wir nun aber aus dem Film The End of Violence den Titel Bad News. Und nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk dann weiter mit der zweiten Stunde Soundcheck. Guess I'm doing something wrong. Never feel right in these shoes. Pocket full of matches and a head full of flame. Got to warn you that I'm bad news. She tucks me in and then she screams. One day you will have to choose. Either take care of me or take care of you. And don't pretend you're not bad news. Stick around long enough. enough and you'll find out I am nothing but bad news. You can never change where you're from, no matter who I'm like you. I'm gonna get on with a better life, and one day I won't be bad news. It's the same every day when I wake up. It's the same.